Das ist jetzt schwarzer Karton mit Pergamin. Ja, ich habe mir eben bei dem habe ich mir eigentlich schon gedacht, weil das ist ein Sonderprogramm. Das ist die Resteverwertung. Da dachte ich auch als Wissenblock, gerade wenn es so staubig ist, der Quade ist das Pergamin dazwischen. Gar nicht blöd. Bei den Großen, das ist nicht genau das gerade. Doch, aber auch, wir können das auch in einer größeren Größe haben. Also wir haben das quasi noch so A4, aber man könnte jetzt auch sagen, nee, ich will das jetzt schon da abgestimmt so machen. Das geht auch in bestimmtes Format. Nur bei dem Elfenbein ist das... Nee, Moment.